Christian und Iman begonnen, die Säulen des Imans. Und dann haben wir an erster Stelle erwähnt, Al-Iman Billah, Glaube an Allah. Und was das bedeutet? Wenn jemand sagt, ich glaube an Allah, was bedeutet das, ich glaube an Allah? Vier Sachen. Wenn ihm eine dieser Sachen fehlt, dann glaubt dieser Mann nicht an Allah. Und das sollte man klar und deutlich machen und sagen. Es gibt im Islam nichts Geheimes. Es gibt im Islam nichts Verstecktes. Es gibt nichts im Islam, dass man sagt, es gilt für die einfachen Menschen, aber nicht für die großen Menschen. Für die Ulema oder für die Herrscher. Es gilt für alle. Versteht ihr das, Barakallahu fiik? Ja? Es gibt... Soll ich diese Fenster zu machen? Ich störe es nicht. Was? Wir haben erwähnt, wenn jemand sagt, er glaubt an Allah, dann bedeutet das vier Sachen. Er glaubt an die Existenz Allahs, er glaubt an Allahs Rububiyyah, er glaubt an Allahs Uluhiyyah, er glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala al-Asma'i wa al-Sifat. Und wir haben jede dieser Sachen detailliert erklärt, oder nicht? Barakallahu fiik. Jede dieser... Al-Asma'i wa al-Sifat haben wir schon erklärt. Haben wir am Samstag, am Samstag haben wir erklärt, was bedeutet der Glaube an Allahs Namen und an seine Eigenschaften. Und was ist der Manhaj von Ahl Sunnah wal Jama'a in Bezug auf diese Sachen. Und dann haben wir auch vier Sachen erwähnt. Min ghairi ta'til, wala takhrif, wala tashbih, wala... Ja? Takhrif, von K. Also, wir haben Tauhid erwähnt. Oder nicht? Heute werden wir mit Allahs Erlaubnis erwähnen, was ist die Vorzüge oder die Wichtigkeit von Tauhid. Ja? Was schreiben wir? Al-Ahamiyya oder Fada'i. Die Vorzüge von Tauhid. Okay, das ist die heutige Überschrift. Genau, die Vorzüge von Tauhid. Was bedeutet Vorzug? Fada'il. Was sind die Fada'il? Fadl. Es gibt zum Beispiel in jedem Kapitel im Islam Kitab al-Salah. Wie übersetzt man Kitab al-Salah? Das Buch des Gebets. Genau, das Kapitel über das Gebet. Es steht Fada'il al-Salah. Was sind die Vorzüge? Was ist das Besondere am Gebet? Warum ist das Gebet so gut oder so wichtig? Oder was ist das Gute am Gebet? Okay? Dann werden da erwähnt, an erster Stelle, an zweiter Stelle, an dritter Stelle. Fada'il al-Siyam. Ja, was ist das Besondere, die Besonderheit oder die Vorzüge vom Fasten? Fada'il al-Hajj. Okay? Die Vorzüge von Hajj. Wieso ist Hajj so gut und wichtig? Und was ist so gut an Hajj? Fada'il al-Jihad. Was sind die Vorzüge vom Dschihad, was ist das Besondere an ihm? Okay? Fada'il al-Sadaqa. Was ist das Besondere an Sadaqa? Genauso Fada'il al-Tawhid. Die Wichtigkeit und die Vorzüge des Tawhids. Aus den vorigen drei Vorträgen haben wir, Alhamdulillah, sehen können, wie wichtig Tawhid ist. Weil wir haben direkt am Anfang gleich gesagt, derjenige, der den Tawhid verwirklicht und sich vom Schirk reinigt, so einer ist Muslim. Einer, der den Tauhid nicht verwirklicht hat, er ist kein Muslim, sondern er ist ein Kafir. Tauhid und Schirk sind wie Licht und Dunkelheit. Okay? Okay, jetzt ist noch draußen Tag, sonst würde die Show besser. Wenn ich so mache, dunkel, wenn ich so mache, Licht. Wenn Tauhid kommt, verschwindet Schirk. Ja, wenn du den Tauhid nicht lernst und verwirklichst, bist du ein Muschrik. Halas. Und das gilt für alle. Das gilt für die Türken und das gilt für die Kurden und das gilt für die Afghanen und Tschetschenen und Pakistaner und Bosnien und Albaner und Araber und Nicht-Araber. Ja, und auch Außerirdische, wenn es solche gibt. Ja, wer den Tauhid nicht verwirklicht, ist ein Muschrik. Halas. Wieso sind die meisten Völker, die sich zum Islam bekennen, Kuffar und Muschikin in unserer Zeit? Ja? In Ägypten, in Algerien, in Tunis, in Türkei, jetzt diese ganzen Problematik in Syrien und so. Wieso sind die meisten dieser Leute Kuffar? Wieso? Weil man über Tauhid geschwiegen hat. Ja? Über Tauhid hat man geschwiegen, darf man nicht reden. Ja. Die Kuffar wussten ganz genau, wo sie die, wie sagt man das, wo sie zuschlagen sollen. Ja? Wenn du eine Schlange töten willst, ja, wo schlägst du? Auf den Kopf. Du kannst auf Körper schlagen, nichts, die wird verschwinden. Ja? Aber auf den Kopf, das Wichtigste. Tauhid ist Kopf von dieser islamischen Umma. Tauhid ist Kopf von deinem Din. Hast du keinen Tauhid, hast du keinen Din. Deswegen ist Tauhid so wichtig. Wallah, ich habe mich einmal, nicht einmal, ist egal, nicht so richtig. Ja? Ein großer Mann. Ja? Ich sage zu ihm, Wallah, ich habe nie was gemacht. Ja? Ich habe nie bei irgendwelchen gefährlichen Sachen, ich habe nur gelernt und ich habe nur den Leuten versucht, Tauhid beizubringen. Er sagt, du hast das Gefährlichste gemacht, was man überhaupt machen kann in dieser Dunya. Ja? Tauhid. Was bedeutet Tauhid? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala Einzigartigkeit in seiner Herrschaft, in seiner Gesetzgebung, in seiner Macht, ja? In seinem Lenken, in seinen Befehlen, in seinen Verbieten. Niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist der Einzige in deiner Unterwerfung, in deiner Gehorsamkeit, in deiner Erniedrigung ihm gegenüber. Ja? Der Einzige, der Barakatala. Allah ist der Einzige, den du rufst, auf den du dich verlässt, vor dem du Angst hast. Von den Kuffar darfst du nicht. Allah hat verboten, zum Beispiel, dass man, darf man Angst haben von Kuffar? Darf man nicht. Allah hat es verboten. Sagt, wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wenn ihr Gläubige seid, habt ihr keine Angst vor ihnen, habt Angst vor mir. Wenn du Tauhid verwirklichst, hast du keine Angst vor Kuffar. Egal wie groß er ist, egal wie viel Macht er hat, egal wie viele Soldaten er hat, egal wie viele Armeen er hat, egal, die ganze Dunja hat Angst vor diesem Präsidenten, aber du, weil du Tauhid verwirklicht hast, das geht einfach nicht. Du würdest sagen, ich würde haben, gerne, aber geht nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, Iman, Billah, hat mein Herz erobert. Und da kommt keine andere Angst in diese Herz außer vor Rabbul Alamin. Ja? Wer sieht alles? Allah. Sieht der amerikanische Präsident alles? Ja? Wer macht? Wann er will, was er will? Allah. Kann das Assad Bashar al-Assad machen? Ja? Keine? Ja? Er macht mit dir, wann er will, was er will, Tabaraka wa ta'ala. Und was er nicht will, wird niemals geschehen, auch wenn die ganze Dunya es will. Ja? Kann Kadyrov so etwas machen? Ja? Er macht, was er will und wann er will. Ja? Und wenn er etwas nicht will, keiner kann ihn dazu zwingen. Allah, Tabaraka, das ist Tawhid. Ja? Dass du Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig machst. Er ist der eine einzige Tabaraka wa ta'ala. Der einzige Gott, Jalla wa Jalla wa Ala. Ja? Und wenn du das verwirklicht hast in deinem Herzen, dann bekommst du einen riesigen, fetten Stempel. Du. Das bedeutet, ja, politisch ungeeignet. Allahu musta'an. Obwohl du nie was gemacht hast. Ja? Was hast du gemacht? Wenn du ein Messer kaufst oder bestellst, höchstens um einen Apfel zu schälen oder ein Schaf zu schlachten. Nein. Du bist gefährlich. Allahu musta'an. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Was ist das? Al-Muhim inshallah ta'ala. Wir reden über die Vorzüge des Tauhids. An erster Stelle, barakallahu fikum. Tauhid a'azamu arkan al-Islam. Tauhid ist die wichtigste die größte oder die wichtigste des Islams. Okay? Tauhid ist die wichtigste Säule des Islams. Was ist Säule? Rücken. Ja? Zum Beispiel, was sagt Jibril a.s. dem Propheten sallallahu alaihi wasallam? Jibril sagt zum Propheten a.s. Akhbirni anil Iman. Sag mir, was ist Iman? Okay? Was sagt der Prophet Salome? An tu'mine billah. An tu'mine billah. An erster Stelle. Wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir. Wir haben bis jetzt nur über das eine geredet. Glaube an Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Dann fragt Jibril alayhi salam, fragt den Propheten Salome, achbirni an den Islam. Erklär mir, was ist Islam? Benachrichtige mich. Was ist Islam? Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Al-Muhim. Er sagt zu ihm, Al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah. Das Bezeugen. An la ilaha illallah. Dass du bezeugst, shahada an la ilaha illallah. Schau. Glaube an Allah, la ilaha illallah. Das erste ist der erste Rücken von den Erkanul Iman. Und das ist der erste Rücken von Erkanul Islam. Okay? Was haben die zwei gemeinsam? Hier bezeugst du, dass du an Allah glaubst. Und Glaube an Allah bedeutet, dass es Allah gibt. Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya und Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Haben wir gesagt. Also kurz gesagt, Tawhid. Wenn du sagst, du glaubst an Allah, du glaubst an Tawhid. La ilaha illallah, was ist das? Kalimatu Tawhid. Die Worte des Tawhids. La ilaha. Es gibt keine Gottheit. Es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Herrscher. Es gibt niemanden, der angebetet wird. Illa Allah. Ha? Außer Allah, der Einzige. Illa ist min adawat al-istisna. Ha? Istithna. Ja. Was ist Istisna? Ausnahme. Ausnahme. Diese Istisna, ist das auch auf Türkisch? Ja. Na also, deswegen meldest du nicht. Jedes Mal, wenn ein Türke sich meldet. Ah ja, jedes Mal, wenn ein Türke sich meldet, ja, dann sollt ihr wissen, dieses Wort wird auch in der türkischen Sprache verwendet. Ja. Kalem. Stift. Na, schaut's. Aywa. La ilaha illallah. Tawhid. Das Gleiche. Deswegen, diese zwei Sachen sind sehr, sehr stark miteinander verbunden. Aber inshallah, wir werden, wenn wir über La ilaha illallah sprechen, über diese zwei Erkan, diese zwei Ruknan und über die Shurut, inshallah, in den nächsten Vorträgen mit Allahs Tabarakatala Erlaubnis. Ja? Die wichtigste Säule ist was? Tawhid. Die wichtigste. Was bedeutet das? Was sind die Säulen des Islams? Shahada la ilaha illallah. Weiter? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, al-Islam, an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa iqamu salah, wa itau zakah, wa sawm Ramadan, wa hajju al-bayti man istata'a ilayhi sabila. Islam bedeutet, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Shahada, kalimat al-tawhid. Die Worte des Tawhids, dass du sie aussprichst. Okay? Dann, das Gebet verrichten. An zweiter Stelle. Dann, Zakat zahlen. Dann, Fasten im Monat Ramadan. Und dann, Hajj. Schaut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist Hajj. Das ist Fasten. Das ist Zekah. Das ist Salah, das Gebet. Und das ist Shahada. Oder so. Egal. Wie viele Leute kennt ihr? Er fastet. Aber Shahada hat er nicht. Er spricht zwar La ilaha illallah, aber er hat sie nicht verwirklicht mit seinen Erkan, zwei Erkan und seine sechs Shurut. Voraussetzungen. العلم واليقين والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول و sieben. Sieben und nicht sechs. العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول زيب ما الله أكبر بس لوس ميت euch حمزة du enttäuscht mich ich hab's dir gesagt ach so das ist mir gesagt der hat mich reingelegt egal ja wer zum Beispiel die Shahada ausspricht ohne diese zwei Erkan die erwähnen wir nächstes Mal inshallah ta'ala und ohne diese sieben Shurut ist ungültig Islam die islamischen Gelehrten und das wisst ihr alle sind sich einig dass derjenige, der La ilaha illallah sagt, er aber nicht versteht den Sinn von diesen Kelimat al-Tawhid, von diesen Worten La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dass sie nutzlos sind. So einer wird nicht dadurch Muslim. Nehmen wir jetzt ein, kommt jetzt ein Kafir hier und er sagt, ich nehme Islam an und dann kommt er, Ashhadu La ilaha illallah, wir helfen, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah und er sagt es. Wenn er nicht versteht, was er sagt, dass er das verinnerlicht, ja, dass das, was seine Zunge ausspricht, sein Herz bestätigt, seine Zunge spricht und sein Herz bestätigt, wenn diese zwei nicht funktionieren, ist dieses La ilaha illallah, er kann millionenmal sagen, La ilaha illallah, er ist kein Muslim geworden. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Deswegen, ich habe viele gesehen, die es so gemacht haben. Ich habe sie nie wieder gesehen. Ne? Er kommt, La ilaha illallah, und dann verschwindet er. Und wir, Allahu Akbar, Mashallah, Allah, er verschwindet wieder nichts. Ja? Deswegen, letztens einer ist gekommen, er sagt, ich will Islam annehmen. Ja? Ich sage zu ihm, weißt du überhaupt, was Islam ist, damit du es annehmen kannst? Er sagt, nein, ich will lernen. Ich sage, gut, super Idee. Inshallah, lernst du. Ja? Wir klären die wichtigsten Sachen, das Konzept, die wichtigsten Fundamente, die ein Muslim wissen muss. Und das Wichtigste ist Tawhid. Okay? Dass du dich von allen falschen Gottheiten lossagst. Von Anbetung Jesus a.s. und seiner Mutter und der Heilige Geist und der Heilige Fulan und der Heilige Fulan und alle deine Shayatin und Gottheiten, die sich in deinem Herzen eingenistet haben, die du anbetest und du spürst es gar nicht. Ja? Und dein Gesetzgeber und dein Präsident und deine Freundin, die ist auch dein Gott. Weil wenn sie anruft, Alas. Alas. Wenn sie etwas fragt, machst du alles. Ja, das ist für die Nicht-Verheirateten. Und für die Verheirateten die Frau halt. Ja. Wallahi, ich kenne auch Leute. Er ist gekommen in die Moschee. Er hat gesehen. Er hat Khutba gehört. Er hat Vorträge gehört. Das hat ihn dazu motiviert, dass er selber recherchiert, guckt in Büchern, er kauft ein Buch, er guckt im Internet, Vortrag, Mashallah. Er liebt den Islam. Er liebt diesen Dien. Aber seine Frau, der Firaun, sie erlaubt ihn nicht. Und er ist nie wieder in die Moschee gekommen. Wallahi, Frau hat ihn in den Griff, richtig. Was ist dieser Mann? Er liebt Islam. Er liebt die Sache. Er ist ein Kafir, der den Islam liebt. Ein Kafir? Warum? Weil Allah ist derjenige, der befehlt. Und Allah ist derjenige, der verbietet. Er hat einen Menschen, einen Geschöpfen, ein Geschöpf genommen, was befehlt und verbietet. Und er hat sich unterworfen und erniedrigt und er kann nichts dagegen machen. La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt Leute, die beten. Es gibt Leute, die gehen Hajj. Ihr geht Hajj, ihr betet nicht. Es gibt Leute, die fasten im Monat Ramadan. Aber er betet nicht, hat keine Ahnung von Shahada, Zakat zahlt er nicht. Hajj geht er vielleicht, wenn er ganz alt wird, mit der Hoffnung, dass da irgendwas daraus wird. Es gibt Leute, ich kenne Leute, die zahlen Zakat. Nichts anderes machen sie. Er fastet nicht einmal im Monat Ramadan. Er zahlt für jeden Tag, ernährt er einen Armen, ja? Oder findet eine arme Moschee, eine arme Jemaah und sagt schon vor, bevor Ramadan kommt, er Salas, ich übernehme, ich zahle jeden Morgen, jeden Tag zahle ich Iftar. Wie viel? Im Voraus. Und Bakschisch noch dazu, kein Problem. Ja? Warum? Er zahlt für jeden Tag, damit er selber nicht fastet. Ja, der Shaitan hat ihn das so verschönert. Zakat zahlt er. Er hat viel Geld. Aber nichts Alle diese Sachen, das Gebet, Zekat, Fasten, Hajj, Jihad, Sadaqa, Birul Walidein, seine Eltern gut behandeln, seine Familienbande pflegen, seine Nachbarn gut behandeln, Waisenkinder versorgen, Witwen versorgen. Was gibt's noch? Egal was, wenn dieses erste nicht stimmt, Al-Shahada, Al-Tawhid, sind alle diese guten Taten ungültig. Deswegen ist Tawhid die wichtigste Säule, barakallahu fikum. Und das erste, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Nein. Zweite Sache, Tawhid, ahammu al-muhimmat wa awwalul wajibat. Von den wichtigsten Sachen oder von den wichtigen Sachen ist Tawhid die erste Pflicht. Tawhid ist die erste Pflicht und die wichtigste Sache. Die wichtigste Säule und die wichtigste, kann man sagen, Sache. Ja? Von den wichtigen Sachen das Wichtigste. Alas, die erste Pflicht. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er Mu'az ibn Jabal in die Dawa geschickt hat, nach Jemen und nach Syrien auch, weil in Jemen haben Ahlul Kitab gelebt, Juden und Christen. Und in Syrien auch Juden und Christen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn geschickt hat, sagt er, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Du wirst dort Leute von Ahlul Kitab auftreffen. Wer sind Ahlul Kitab? Wenn Allah im Koran sagt, ja Ahlul Kitabi, la taglu fi dinikum. O ihr Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurer Religion. Ja? Was ist Ahlul Kitab, wenn man sagt, meint man wen? Die Juden und Christen. Okay? Der Prophet sagt zu Mu'az ibn Jabal, wenn du nach Jemen gehst, okay, wirst du dort Leute von Ahlul Kitab treffen. Ja? Das erste, die erste Sache, zu die du aufrufst ist, Shahadatu an la ilaha illallah, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ja? In einer anderen Überlieferung, auch von Bukhari und Muslim, hatta yuwahhidullah, bis sie Tawhid machen, bis sie nicht den Tawhid verwirklichen, dass sie nur Allah, den einen einzigen, der Baraka wa ta'ala, anbeten. Das allererste. Heute in unserer Zeit, ein Da'ia kommt, vor ihm sitzen lauter Juhal, Leute, die haben keine Ahnung von, er erzählt über Akhlaq. 3 Jahre lang nur über Akhlaq. Ja? Ja Rabbi, ja Rabbi. Du erzählst den Leuten, die nicht beten, die keine Ahnung haben von Shahada, die keine Ahnung haben von Al-Walai wal-Bara, die wichtigsten Fundamente. Alle diese Sachen sind verbunden mit La ilaha illallah. Die haben keine Ahnung von dieser Sache. Du erzählst ihnen von Akhlaq. Ein Muslim muss Akhlaq haben. Wer den Tawhid verwirklicht hat, Akhlaq wird einer der Thamarat. Was ist Thamarat? Früchte. Ja? Früchte. Derjenige, der keine Akhlaq hat, er benimmt sich wie der größte Trottel. Er benimmt sich wie ein Trottel. Er benimmt sich, Audhu Billah. Er benimmt sich so sehr, so hässlich wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Schlimmsten. Ja? Die Schlimmsten. Oder Allah am Entferntesten oder jemand, den Allah hasst, der Barak wa ta'ala, sind die Leute, die man meidet aus Angst vor seinem Scherr, vor seinem Übel. Er ist so ein übler Typ, wenn du ihn siehst, Talas, du willst nicht einmal mit ihm reden. Ja? Wenn du mit ihm redest, bekommst du Kopfschmerzen. Gehst nach Hause, sagst, Yallah, gib mir eine Tablette, ich pack's nicht mehr. Was ist los? Bist du verkühlt? Hast du Virus? Nein, ich habe diesen Trottel getroffen. Auzubillah. Solche Leute gibt es. Ja? Spielst du mit deinem Handy? Ist dir langweilig? Allah muss dann. Dass man über Akhlaq redet, ist eine wichtige Sache. Ja? Ohne Akhlaq ist man verloren. Aber in dieser Sache sieht man die Leute, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam befiehlt Muaz ibn Jabal, das Erste, was du den Leuten beibringst, ist Tawhid. Ist Tawhid. Ja. Unter uns gibt es Leute, sie kennen sich alhamdulillah gut aus mit Tawhid. Dann gibt es welche, sie kennen sich teilweise aus mit Tawhid. Es gibt welche, alhamdulillah, sie kennen sich überhaupt nicht mit Tawhid. Aber das Gute daran, alhamdulillah, Rabbil Alamin, dass die Leute lernen wollen. Ja. Was ist das Schlimmste? Das Allerschlimmste, was einem passieren kann, ist, er hat die Gelegenheit zu lernen, er aber ablehnt und nicht will. Ja? Wie nennt man diese Sorte von Kufr? Das ist eine Nachricht von der Waqid al-Islam. 10 Sachen, die aus dem Islam rausbringen. Wir werden sie inshallah auch erwähnen. Gehört zu unserem Programm. Al-I'rad an Dinillah. Ja? La yu'allimuhu wa la ya'malu bihi. Ja? Das Abwenden vom Islam. Er will es nicht lernen und er will nicht nach dem handeln. Nicht lernen und nicht praktizieren. Also er wendet sich ab. I'rad bedeutet, ja? Wa man adlamu mimman, ja? Dhukira bi ayati rabbihi fa'arada anha. Gibt es schlimmeren, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi fa'arada anha. Gibt es jemanden, der schlimmer ist als derjenige, der gewarnt worden ist mit den Ayat seines Herrn, Tabaraka wa ta'ala. Fa'arada anha, er hat sich von diesen Ayat abgewendet. Du kommst zu ihm, du erwähnst den Ayat aus Koran. Allah sagt so, Allah sagt so, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, geh weg. Das sind die Schlimmsten, die es gibt. Okay? Es gibt eine andere Sorte von Kuffar, die sind zwar Kuffar, aber es gab niemanden, der ihnen etwas beibringt. Na? Es gab niemanden, wirklich niemanden, der ihnen irgendwas von Tawhid, von Glaube an einen Gott und das Anbeten von einem Gott, subhanahu wa ta'ala, es gab niemanden, der ihnen das beibringt. Niemanden. So einer, was ist mit ihm? Wird so einer in Jahannam landen? Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm wegen seinem Jahil, inshallah wa ta'ala, wird ihm noch eine Chance geben, yawm al-qiyama. Habt ihr das verstanden, inshallah wa ta'ala, mit Muaz ibn Jabal? Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Es soll das Erste, wozu du sie aufrufst, was sein? Shahada. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam فَإِنْ أَطَعُوك. Wenn sie dir gehorchen bei Shahada, dass nur Allah Gott ist. Jesus ist nicht Gott und auch nicht Sohn Gottes. Und seine Mutter Maria hat keinen Anteil in gar keiner Sache. Und auch nicht ein Papst und auch nicht ein Priester und auch nicht ein Hodja und auch nicht ein Ustaz und auch nicht ein Sheikh und gar niemand, nicht einmal ein Engel, nicht einmal ein Prophet hat Anteil bei irgendwelchen Entscheidungen. Nur Allah einzig und alleine, was trifft die Entscheidungen, Tabaraka wa ta'ala. Und nur ihn darfst du anbeten und anbieten und ihn rufen und sonst niemanden, außer Allah Tabaraka wa ta'ala. Wenn sie dir in dieser Sache gehorchen, dann ruf sie zum Gebet. Wenn sie dir im Gebet gehorchen, sie wollen beten, dann ruf sie zur Zekah. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aywa. Einer kommt und macht Vortrag über das Gebet und die lernen Gebet und Mashallah und die lernen alles nach Sunnah. Das ist schon unsere Pflicht. Wir müssen lernen, nach Sunnah zu beten, zweifellos. Aber er hat Shahada gelassen. Und dann kommst du und er sagt, das sind alles Khawarij und das sind alles Takfiris. Und die sagen, Husni Mubarak wäre Kafir und Asad wäre Kafir und dieser Tagut wäre Kafir und dieser wäre. Und die auf seinem Weg kämpfen, sind Kuffar. Das sind alles Takfiris und Khawarij und. Subhanallah. Wie ist es zu dieser Fitne gekommen? Wer hat diese Fitne verursacht? Derjenige, der den Leuten Tawhid beibringt? Oder derjenige, der Tawhid überspringt, aus Angst, dass man ihn nicht als Terroristen abstempelt und mit Gebet anfängt oder Fasten oder. Wallahi, ich wollte heute, Allah ist mein Zeuge, ich wollte heute einen Vortrag beginnen über Fasten. Weil jetzt ist Fasten, ist vor der Tür. Nicht einmal wie viel, 2 Wochen. Ja? Ist Fasten. Ja? Und ich habe mir gedacht, es gibt da viele Sachen, die wir auffrischen müssen. Ja? Das ist die Tatsache. Wenn jemand sagt, ich kenne mich super aus, Alhamdulillah. Ich habe letztens einen gehört, er sagt, wenn jemand lügt, Fasten ist kaputt. Wenn jemand schimpft, Fasten ist kaputt. Ist Fasten kaputt? Nein. Natürlich nicht. Wenn jemand seine Frau küsst, ach so, richtig. Nicht so irgendwie, so richtig. Ist Fasten kaputt? Nein! Aber mit Lust. Fasten ist nicht kaputt, nein. Außer wenn du sie küsst und dabei, weißt du, musst dich danach duschen. Dann ist das Fasten kaputt. Ja? Verstehst du das, Barakallahu? Nein. Gut, dass du das gefragt hast. Ich wollte, dass wir über Fasten, aber dann habe ich gedacht, halas, wir haben jetzt mit Tauhid begonnen. Ja? Wenn wir mittwochs und samstags Tauhid machen und freitags Fiqh, werden wir schneller vorankommen, inshallah ta'ala. Aber das ist auch jetzt, wie gesagt, eine gute Gelegenheit, dass wir darüber reden. Wenn wir wollen, inshallah ta'ala, dass wir ein paar Tage durchgehend hintereinander Vorträge über Fasten machen, inshallah ta'ala, nur so kurz, wisst ihr. Was macht das Fasten kaputt? Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für das Fasten? Ja? Die wichtigsten Sachen halt. Fragen, Antworten, wir können miteinander reden, diskutieren und so weiter und so weiter. Weil wie gesagt, Fasten ist da. Ja? Dann kommt jemand ja, in die Moschee und sagt, ja, ich war heute beim Arzt und ich habe Infusion bekommen, darf man das machen? Du hättest vorher anrufen sollen, sagen, darf man das machen? Nicht jetzt, jetzt ist schon, diesen Tag ist kaputt. Diesen Tag musst du nachfasten. Ja? Und sei froh, dass du dich nicht auskennst. Ich wollte nicht sagen, sei froh, dass du ein Jahil bist. Sei froh, dass du dich nicht auskennst in dieser Sache. Sonst wäre das schlimm. Aber wenn man ein bisschen blutet oder so, dann ist es gebrochen oder nicht? Ah, schau. Vielleicht können wir das ja 3 Tage oder 4 Tage vorher machen. Dass wir Vor Ramadan. Was ist heute? Der 26. Also der 17. Ich glaube, es ist am 9. oder am 10. oder? Kommt drauf an. Wie gesagt, der 17. Esch, Schaban. Ja, bitte. Taib. Habt ihr das verstanden, inshallah? Dritte Sache. Wir haben nicht so viel Zeit. Oder? 20 Minuten. Ein bisschen länger als 20 Minuten. Okay. Die dritte Sache, Al-Ibadat, la tuqbalu illa bi tawhid. Okay? Die Ibadat. Ibadat ist Mehrzahl von Ibadah. Okay? Die Ibadat werden nicht, merkt euch das groß, nicht, okay? Angenommen. So? Oder mit H? Ja? Angenommen. Ja? Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Also, okay. Die Ibadat wird nicht angenommen, außer mit Tawhid. Okay? Egal welche Tat, egal welche Ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt sie nicht an ohne Tawhid. Wir haben am Anfang gleich gesagt, wer keinen Tawhid hat, dann ist er ein Muschrik. Ist das nicht so? Nimmt Allah subhanahu wa ta'ala von einem Muschrik eine gute Tat? Nein. Ja? Was sagt Allah über die guten Taten der Muschrikin? Die guten Taten von Kuffar. Gute Taten. Allah sagt, Esch? Aywa faqadimna ila ma'amilu min amelin faja'allaha haba'a manthura. Wir werden ihren Taten vortreten, ihren guten Taten, die sie gemacht haben, und wir werden sie in Staub verwandeln. Na. طيب. Die nächste Sache. التوحيد سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. Ja. Vierte Besonderheit oder Wichtigkeit oder ja, Vorzüge des Tauhids ist der Tauhid. Wie soll ich das übersetzen, inshallah ta'ala? Der Tauhid ist Sebab. Ist das Mittel. Grund. Tauhid ist Grund für die Sicherheit und die Rechtleitung in dieser Dunya und in der Akhira. Okay? Tauhid ist der Grund für die Sicherheit und Rechtleitung des in Dunja und Akhira. Und Akhira. Hey, was bedeutet Sicherheit? Al-Amn. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er über die Kuffar spricht, einerseits die Muslime und andererseits die Kuffar, die Mushrikin. Allah sagt, فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. Ja? Welche der beiden Parteien, welche der beiden Gruppierungen haben mehr das Recht auf Sicherheit? Was bedeutet Sicherheit? Dass okay. du so sicher bist. Wir werden das inshallah ta'ala erläutern, kein Problem. Und Rechtleitung. Ich will nur, dass ihr diese Sachen versteht. Sicherheit und Rechtleitung. Okay? Rechtleitung, was ist Rechtleitung? Ja? Kann ich jemanden rechtleiten? Nein. Nur Gott. Ja? Nur Allah ist der, der rechtleitet. Das ist auch eine Sache des Tauhids. Nur Allah kann rechtleiten. Keiner kann rechtleiten. Jemand kann dir etwas beibringen. Ja? Aber ob du es akzeptierst oder nicht, ob du diese Sache befolgst oder nicht, das entscheidet Allah subhanahu wa ta'ala. Aber natürlich wird dir Allah das geben, was du möchtest. Willst du die Rechtleitung geben? Willst du nicht die Rechtleitung? Du siehst, dass wir zurückgeblieben. Kein Problem. Du wirst der Zurückgelassene sein, inshallah. Du wolltest nicht. Allahs. Allahu musta'an. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Alladina amanu walam yalbasu imanahum bidhulmin ulaike lahumul amn wahum muhtadun. Diejenigen, die glauben, okay? Alladina amanu walam yalbasu imanahum bidhulm. Diejenigen, die glauben und ihren Iman nicht mit Dhulm vermischen. Dhulm in dieser Aya, schreibt man so, Dhulm. Dhulm bedeutet in dieser Aya Schirk. Dhulm, was ist Dhulm aslen? Was bedeutet Dhulm? Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, barakallahu fikum. Dhulm ist Ungerechtigkeit. Wieso bedeutet das Dhulm Schirk? Wenn es die größte Inna shirke la dhulmun adhim, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Der Schirk, inna shirke, sagt Allah in einer anderen Ayah, ibarri der Schirk, inna shirke la dhulmun adhim, ist der größte Dhulm, die größte Ungerechtigkeit. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wieso ist das die größte Ungerechtigkeit? Ja? Allah hat dich erschaffen und du betest jemand anderen an. Ist das nicht ungerecht? Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Ich komme jetzt zu Suleiman, sage, ja, Suleiman, welches ist iPhone 5? Diese? Ich sage, Geschenk von mir. Und du sagst, danke, Hamza. Bist du mich beleidigt? Ja? Allah hat dich erschaffen und du betest einen anderen Gott an. Die größte Ungerechtigkeit. Deswegen sagt Allah, Alladina amenu, diejenigen, die glauben, ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. Und ihren Iman, ihren Glauben, wir reden ja von Iman billah, ja? Iman billah ist auch unter anderem was Tauhid. Und ihren Iman nicht mit Schirk vermischen, أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْن, die verdienen die Sicherheit, وَهُمْ مُهْتَدُونَ, und das sind die Rechtgeleiteten. Deswegen derjenige, der Muschrik ist, ist er in Sicherheit? Er ist nicht in Sicherheit. Zwei Sachen. Was ist das Gegenteil von Sicherheit? Gefahr. Gefahr. Ja? Zwei Gefahren lauern für einen Muschrik. Welche zwei Sachen sind das? In dieser Dunya das Schwert von La ilaha illallah und in der nächsten Welt Jahannam, Uyazan billah. Zwei Gefahren eines Muschriks. Ein Muschrik lebt gefährlich. In dieser Dunya, das Schwert vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Was befehlt er dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam? فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. Und wenn die verbotenen Monate beendet sind, dann tötet die Mushrikin überall, wo er sie fängt. Befehlt Allah dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Weil er Mushrik ist, in dieser Dunya wird er gejagt. Ja? Sollte er sich eventuell retten, dann wartet die zweite Gefahr auf ihn, und das ist das Feuer in Jahannam in der nächsten Dunya. In der nächsten im nächsten Leben. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Er ist nicht sicher. Okay? Und Rechtleitung. Ja? Wallahu la yahdi qawma al-zalimin, al-fasikin, al-kafirin, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wird nicht rechtleiten das sündhafte Volk, das ungerechte Volk, das ungläubige Volk. Allah hat das Versprechen. Die Kuffar, die Mushrikin wird Allah nicht rechtleiten. Ja? Deswegen in unserer Zeit, wenn jemand sich zum Islam bekennt, aber er betet einen Ustaz an, er betet einen Sheikh an, er betet einen Tagut an, er macht Schirk auf egal welche Weise, egal ob das Schirk in Uluhiyya, Rububiyya oder Al-Asma'i wa Sifat ist, so einer ist nicht recht geleitet, bis er sich nicht vom Schirk lossagt. Deswegen, ja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wenn jemand aufrecht Tauba macht, okay, ein jugendlicher Muslim kommt, macht Tauba, Tauba vor was? Wenn sie Tauba machen, wo aqamu salah und das Gebet verrichten. Wovor Tauba machen? Vor Kufr und Schirk. Wenn sie Tauba machen von Kufr und Schirk, wenn sie Tauba machen von ihrem vorherigen Leben, sagen Allah, heute ziehe ich einen Strich. Dieser Mann, der 18, 19, 20 Jahre gelebt hat, ich sage mich los von ihm. Ich bin ein neuer Mensch. Ich gehorche Allah tabarakatala und befolge seinen Propheten alaihi salatu wasalam. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht und dass er mein Herz reinigt. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn recht leiten. Aber wenn er als Munafik kommt, er wird auch als Munafik weggehen. Ja? Er wird die Rechtleitung nicht wollen und er wird nicht die Reinheit des Herzens wollen. Ja? Er wird muschig sein in seinem Herzen, Allah wird ihn nicht recht leiten und er wird den Saf wieder verlassen. Und solche Leute haben wir oft gesehen, so oft, dass wir sagen können, dass es sehr gefährlich ist. Aber ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns recht leitet. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu den Ehrlichen macht. Ah ja, wo sind wir stehen geblieben? Dhulm, haben wir schon bereits gesagt. Diese Ayah, ich schreibe sie auf, wo sie ist, nur sicherheitshalber, damit ihr wisst, inshallah ta'ala, ihr könnt es dann später nachgucken. Surah Al-An'am. Ayah 8, schreibt man nicht so, 8, 2. Alles? Dann könnt ihr gucken, inshallah ta'ala, in eurer Sprache. Okay? Habe ich was übersprungen in Bezug auf das? Alles. Wir erwähnen inshallah ta'ala, was Hafiz ibn Kassir rahimahullah über diese Ayah sagt. Sagt ibn Kassir rahimahullah ta'ala, ey, ha'ulai ladina akhlasu. العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشرك به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. Diejenigen, die ihre Ibadah ehrlich nur für Allah subhanahu wa ta'ala verrichten und ihm keinen Schirk machen, also keinen Partner beigesellen, ja? Niemanden beigesellen in diesen Taten, هم الآمنون, sie werden sicher sein يوم القيامة. Wenn die ganze Dunya Angst hat, Der den Tauhid verwirklicht hat, er wird Yawmul Qiyamah sicher sein. Er wird keine Angst haben. Er wird keine Angst haben vor Allahs Strafe. Er wird keine Angst haben vor Jahannam. Er wird keine Angst haben vor bösen Überraschungen. Allah verspricht demjenigen, der keinen Schirk macht, derjenige, der keinen Schirk macht, Allah verspricht ihm, er wird ihn niemals bestrafen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wisst ihr, weißt du, was das Recht Allahs bei einem Menschen ist? Dass du nur ihn anbetest und dass du ihm keinen Schirk machst. Dass du ihm keine Partner beigesellst, in keiner Ibadah. Und weißt du, was dein Recht ist bei Allah? Solltest du das machen, Allah wird dich nicht bestrafen. Abadan. Ja? Verstehst du das, Barakallahu? Ja? Was ist wichtiger? Tauhid oder irgendeine andere gute Tat im Islam? Nehmen wir an, einer kämpft im Dschihad. Kann einer, der im Dschihad kämpft, am Ende in Jahannam landen? Sehr wohl. Einer der Ersten. Ja? Einer der Ersten, der in Jahannam fliegt, ist einer, der im Dschihad gekämpft hat. Warum? Weil er es mit Tauhid nicht richtig gemacht hat. Aber kann jemand, der sein Tauhid verwirklicht hat, und wenn ich sage verwirklicht, dann bedeutet das, die Tauba ist ein ständiger Begleiter, die ihn nie verlässt. Ja? Allah verspricht so einem, der Tauhid verwirklicht hat und sich vom Schirk entfernt hat und gereinigt hat, Alhamdulillah. Ja? Allah verspricht ihm, dass er ihn nicht bestrafen wird. Versteht ihr das, Barakallahu fiik? Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Aywa, was sagt Ibn Kassir, Aywa? Al-Muftaduna fi dunya wal-akhira, und sie werden recht geleitet in dieser und in der nächsten Welt. فَمَنْ أَتَى بِتَوْهِيدِ تَعْمَنْ فَلَهُ الْأَمْنُ تَعْمَنْ. Deswegen derjenige, der den Tauhid vervollständigt, er kommt mit einem kompletten Tauhid, seine Sicherheit wird komplett sein. Okay? وَلِيْهْتِدَاءُ تَعْمْ, und seine Rechtleitung wird auch komplett sein. وَدَخَلَ الْجَنَّةِ بِلَا أَذَابْ, und er wird ins Paradies eintreten ohne Azab. Okay? Aber derjenige, der Muwahid ist, er hat keinen Schirk, aber er hat Sachen, die den Tauhid anknabbern, die den Iman anknabbern, die in seinen Islam anknabbern. Und das sind was? Große Sünden. Er ist zwar Muslim, Mu'min, Alhamdulillah, er betet niemanden an außer Allah subhanahu wa ta'ala, aber er hat große Sünden, für die er nicht Tauba gemacht hat. Und dann stirbt er mit solchen. Es könnte passieren, dass es ein bisschen schwer hat, Yawm al-Qiyamah. Was bedeutet, er könnte es schwer Yawm al-Qiyamah haben? Angst zum Beispiel. Er könnte Strafe im Grab haben. Er könnte Angst haben. Er könnte eventuell das Feuer des Jahannams wird ihn berühren. Oder er wird zumindest den Gestank spüren. Oder, und das ist für einen wahren Mu'min eine der schlimmsten Strafen, dass du das Gefühl hast, jetzt fliege ich in Jahannam rein. Ja? Was ist dann mit demjenigen Muslim, der in Jahannam reinfällt? Und es werden viele Muslime in Jahannam reinfallen. Wa ya'zim billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. La hawla wa la quwwata illa billah. Viele Muslime werden in Jahannam kommen. Natürlich, sie werden dann wieder rauskommen. Und dann kommen sie ins Paradies. Und dann werden sie nie wieder aus dem Paradies rauskommen. Aber denn, die werden für die Ewigkeit im Paradies bleiben. Und sie werden all das Böse, was in Jahannam passiert ist, Alhamdulillah, vergessen. Das wird vergessen. Okay, sie werden nichts davon spüren. Ja? Aber, a'udhu billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Habt ihr das verstanden? Fünfte Sache, inshallah. Fünfte Sache ist, al-Tawhid, sababu dukhul al-Jannah wa najatu min al-Nar. Tawhid ist, was? Der Grund? Dass man ins Paradies. Der Grund für das Betreten. Eintreten oder Betreten, wie sagt man, klingt besser. Betreten. Tauhid ist der Grund für das Betreten. Eingehen. Ist der Grund für Jannah. Für Jannah. Ja. Für Eintritt. Eintritt. Ins Paradies. Und Rettung vor dem Feuer, vor Jahannam. Vor Jahannam. Gut, Barakallahu. Mit Doppel-T. Egal. Was? Jahannam mit Doppel-T? Rettung und groß. Gut. Aywa, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, man shahida in la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, wa aljannatu haq, wa annaru haq, adkhalahu allahu aljannah, ala ma kana min al-amal. Muttafaqun alayh. Wenn wir sagen muttafaqun alayh, dann bedeutet das, es wird überliefert von Bukhari oder Muslim. Okay? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, derjenige, der bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Der eine einzige. Er hat keinen Partner. Und dass der Prophet Muhammad sein Diener und sein Prophet ist. Und derjenige, der bezeugt, dass Jesus Allahs Diener und Prophet ist. Und sein Wort, dass er in seine Mutter, also Maryam, eingehaucht hat. Und eine Seele von ihm, der Baraka Ta'ala, und derjenige, der bezeugt, dass Jannah wahr ist, Wahrheit ist. Und dass das Feuer Wahrheit ist. Allah wird ihn ins Paradies eintreten lassen mit den Taten, die er gemacht hat. Was bedeutet ala makana min al-amal? Adkhalahu Allahu al-Jannah ala makana min al-amal. Allah wird ihn bestimmt, derjenige, der das alles bezeugt, was wir gerade erwähnt haben, dass es keinen Gott gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala, keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah tabaraka ta'ala. Und er bezeugt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und dass Jesus alaihi salam sein Diener und Gesandter ist. Und sein Wort und Geist von ihm, dass er in Maryam eingehaucht hat. Maria alaihi salam. Und derjenige, der bezeugt, dass Jannah Haq ist, Wahrheit. Und dass Jahannam, das Feuer, Haq ist. Wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn ins Paradies eintreten lassen mit den Taten, die er gehabt hat. Mit welchen Taten? Mit seinen guten Taten. Ja, du kommst ins Paradies hundertprozentig. Dieser Hadith bedeutet, derjenige, der das macht, er kommt hundertprozentig ins Paradies. Aber sein Platz im Paradies wird welcher sein? Entsprechend seinen Taten. Barakallahu fikum. Ja? Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, inna fil jannati mi'ati daraja a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabili. Im Paradies gibt es 100 Rangstufen, die Allah für die Mujahidin vorbereitet hat. Bayna darajatin wa daraja kama bayna sama'i wal ard. Zwischen einer Rangstufe und der anderen ist die Höhe, wie ist der Abstand, wie der Abstand zwischen dieser Welt und Himmel. Zwischen dieser Erde und Himmel. Zwischen Abstand, also einer Stufe zu der anderen. Es gibt aber 100. Allah sagt, der Prophet sagt das über Mujahid, nicht über Shahid. Okay? Mujahid ist einer, der Fisabilillah gekämpft hat. Shahid ist einer, der Fisabilillah gestorben ist oder getötet wurde. Das sind zwei Unterschiede. Ein Mujahid, Khalid ibn Walid war ein Mujahid, aber er war kein Shahid. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Khalid ibn Walid war ein Mujahid, war aber kein Shahid. Umar ibn Khattab war kein Mujahid, er war aber ein Shahid. Verstehst du das, Barakallahu fikum? Khalid war Mujahid, kein Shahid. Er ist gestorben im Bett. Und Umar war kein Mujahid, war aber ein Shahid, wurde getötet im Gebet, als er gebetet hat, wurde er niedergestorben von einem Abu al-Majusi. Sonnenanbeter, aber Barakallahu fikum. Verstehst du das? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Man jahada fi sabilillahi fuwaqa naqa, wajabat lahu jannah. Derjenige, der im Jihad kämpft, solange man braucht, um ein Kamel zu melken, für ihn ist Jannah Pflicht. In einer anderen Überlieferung, dessen Füße mit Staub bestäubt werden, fi sabilillah, wird Feuer nicht berühren. Das sind nur Sachen. Ja? Was ist mit demjenigen, der im Monat Ramadan gefastet hat? Was ist mit demjenigen, der Hajj gebetet hat, Hajj gemacht hat? Was ist mit demjenigen, der Zakat gezahlt hat? Alles Stufen. Zuerst die Pflichtsachen, mit denen Allah dich verpflichtet hat, wie zum Beispiel das Gebet und Zakat und das Fasten im Ramadan. Und nach dem Pflicht-Ibadat, die freiwilligen Ibadat. Zum Beispiel, dass du jeden Monat 3 Tage fastest oder dass du Arme unterstützt finanziell, obwohl du das nicht musst. Du musst das nicht machen. Aber du unterstützt sie, weil du Belohnung willst von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder, was gibt es noch als freiwillige Ibadat? Freiwillige Gebete, Sunnen. Außer Sunnen, die Nawafil, zum Beispiel du. Tahiyatul Masjid. Du kommst in die Moschee und sagst, ich setze mich niemals hin, ja, wenn ich in eine Moschee reinkomme, ich setze mich niemals hin, ich bete immer 2 Rekia, bevor ich mich hinsetze. Warum machst du das? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, keiner soll sich hinsetzen, wenn er in die Moschee reinkommt, bis er nicht 2 Rekka gebetet hat. Und ich mache das immer, obwohl das auch eine, okay, das ist völlig verschiedert, egal. Ja? Machen wir weiter, inshallah. Ha? Ah, ja, barakallah. Wollen wir weiter? Die sechste Sache. Packst du es noch? Die eine Sache noch. Halt durch, inshallah. Taib. Aywa. At-Tawhidu Najatun min kerbi dunya wal akhira. Tawhid ist, was ist Najat? Aywa. Aywa. Tawhid ist die Errettung oder Rettung? Errettung. Errettung? Wäre besser, glaube ich. Wäre besser, aber es hat die gleiche Bedeutung. Gut. Errettung, ja? So? Groß. Okay. Wenn du das sagst. Errettung vor den Höllenfeuer. Nein, nicht vor Höllenfeuer. Haben wir vorhin erwähnt. Vor Jahannam. Tawhid ist der Grund für Eintritt ins Paradies und Rettung vor Jahannam. Okay? Tawhid ist der, das ist Nummer 6, ist die Rettung vor den Kurubat in dieser Welt. Masaib. Probleme. Bestrafungen dieser Welt. Nein, keine Bestrafungen, Probleme. Unglaube. Kein Unglaube, nein, nein. Irreleitung. La. Irreleitung haben wir oben gewählt. Rechtleitung, Barakallahu fiik. Musiba. Ja, was? Probleme. Katastrophen. Problem. Katastrophen. Depression. Tawhid ist die Rettung. Errettung, das Nervige. Ja? Entschuldige, Bruder. Ist die Rettung vor den? Sorgen. Sorgen, Barakallahu fikum. Sorgen und Probleme. Ja? Katastrophen. Messai. Okay? Depression. Hello, Mustan. Sorry, das wollte ich mal Rukia lesen, inshallah. Schaut jetzt her. Die Rettung vor den Sorgen. Sagt Ibn al-Khayyim, rahimahullah ta'ala. Tawhid ist die Rettung. Oder durch den Tawhid rettet oder hilft Allah seinen Feinden und seinen Freunden. Mafzi'ul a'da'i wa awliya'i. Wegen dem Tawhid rettet Allah seine Feinde und seine Freunde. Dann erwähnt Ibn al-Khayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala Beispiele. Dann sagt er, fa'amma a'da'i fayunajjihim min kerbi dunya wa shada'idiha fa'idha rakib. Dann, yani yakulu Allah tabaraka ta'ala, fa'idha rakibu fil kufurki da'u Allahe mukhlisina lahu ddin. Fa'lamma najjahum min al-barri idha hum yushrikun. Sagt Ibn al-Khayyim rahimahullah ta'ala, die Feinde Allahs, okay, Nummer 1, in Bezug auf die Feinde Gottes. Allah subhanahu wa ta'ala rettet sie vor den Problemen und Sorgen in dieser Welt. Ha? Was ist der Beweis dafür? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Mushrikin, wenn sie auf ein Schiff steigen, okay, wenn sie auf ein Schiff steigen, okay, wenn sie Probleme haben auf dem Schiff, die ganzen Wellen und sowas, sie glauben, sie gehen drauf. Da'ullahe mukhlisina lahuddin. Sie rufen Allah einzig und alleine. Sie vergessen alle Götter. Sie vergessen Ustaz und Sheikh und Jesus und Markus und Johannes und Paulus und jeden. Sie rufen, oh Gott, oh lieber Gott, hilf uns diesmal, nur diesmal noch. Ja? Der schlimmste Muschik, er sieht keine, es gibt keine Rettung. Er macht so, ja Rabbi, oh Allah, oh mein Herr, hilf mir. Ja? Und Allah rettet ihn, obwohl er ein Kafir ist, obwohl er Muschrik ist. Allah rettet ihn. In diesem schweren Moment zeigt er diesen Tawhid. Obwohl er, wenn er in Sicherheit ist, ist er Muschrik. Aber da in diesem Moment, Allah zwingt ihn, seine Schurka, seine falschen Gottheiten zu verlassen und zu vergessen. Deswegen sehr oft, viele Kuffar nehmen Islam an, nach solchen großen Ereignissen. Wie zum Beispiel, wie heißt dieser Cat Stevens, dieser Yusuf Islam. Er war auch irgendwo im Wasser und wollte ertrinken. Und dann hat er gesagt, hat er sich gedacht, wo ist der heilige Fulan oder der heilige Fulan? Keiner hat da, um mich aus dem Wasser zu holen. Ja. Was würden die Griechen machen? Die alten Griechen mit ihren 1 Million falscher Gottheiten. For this soil. Der Hose will er diese Vollidioten, ja, das will ich. Ayo! Dann sagte Ibn Khaym über seine Awliya, seine Freunde. Wa amma awliya'u fa yunajjihimu min kurubati dunya wal akhira wa shada'idihima fa hadihi sunnatullahi fi ibadi. Fama dufiyat shada'id dunya bimithli tawhid. Walidhalike kane du'a'u al-kerbi bit tawhid. ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فسكت ابن القيم رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى زين فرويند أولياء زين فرويند زين شوتسنينج زين ليبنينج الله سبحانه وتعالى رتت سي bei den Problemen und Sorgen, bei den Katastrophen in dieser Welt und schweren Momenten in dieser Welt rettet Allah subhanahu wa ta'ala sie. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala Sunna. Wie sagt man Sunna? Praxis in dieser Welt. Das ist eine natürliche Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Allah rettet seine Freunde und seine, die den Tawhid richtig verwirklicht haben. Dann sagt Ibn Khaym rahimahullah wa ta'ala, und mit nichts anderem kann man die Probleme dieser Dunya lösen als mit Tauhid. Tauhid ist die beste Lösung für alle diesweltlichen Probleme und Katastrophen. Egal welche, egal was dir jetzt einfällt in dieser Dunya. Die Feinde Allahs, egal welche Amerikaner oder die Shia, la'anahumullah, oder die Munafikin, oder die Tawagit, oder Krankheiten, oder Armut, oder Naturkatastrophen, oder. Das beste Mittel gegen diese weltlichen Probleme ist At-Tawhid. Deswegen ist die Dua der Rettung und die Dua, das Bittgebet für die schweren Momente, nichts anderes außer Tawhid. Wie ist die Dua von Dhunun? Wie ist Dhunun? Yunus alayhi salam. Was hat Yunus alayhi salam, als ihn dieser riesige Fisch verschlungen hat, was hat er im Bauch des Fisches, welche Dua hat er gemacht? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Es gibt keine Gottheit außer dich. Subhanak. Gepriesen seist du. Inni kuntu minal zalimin. Wahrlich, ich war einer von den Ungerechten. Das ist die Dua der Rettung. Es wird eng. Es wird problematisch. Es wird Tawhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala rettet. Versteht ihr das, barakallahu fikum? Alhamdulillah, diese Worte von Ibn Khaym sind mashallah, tabarakallah. Tayyib. Dann sagt Ibn Khaym, فَلَا يُلْقِي فِي كُرَبِ الْعِظَامِ إِلَّا شِرْك. Und in die größten Probleme wirft dich, oder der Grund für deine welchen Probleme ist nichts anderes als Schirk. Ja? Schirk ist einer der größten Gründe, wieso du in gewaltige Probleme reinkommst und du siehst keinen Ausgang. Schirk. Du kennst nicht Allah. Wenn du Allah kennen würdest, wie würdest du diese Probleme anschauen? Als Probleme oder als Prüfungen von Allah subhanahu wa ta'ala. Die sind automatisch kein Problem mehr für dich. Du sagst, Qadar Allahu ma sha fa'al. Allah hat gewollt und hat so entschieden und ich bin zufrieden mit Allah subhanahu wa ta'ala Entscheidung. Es ist für mich schwer. Aber inshallah ta'ala, ich bin zufrieden mit Allahs Entscheidung und ich werde mit Allahs Erlaubnis bis Ende durchhalten. Ja? Und dann wirst du krank und dann fallen dir die Haare aus und dann Chemotherapie und dies und. Und entweder wirst du geheilt oder du stirbst und Allah hat dir alle deine Sünden gelöscht. Und du freust dich über den Tod und sagst, Alhamdulillah, dass ich es nicht geschafft habe in Dunya. Wer hätte noch 10, 20 Jahre durchgehalten in dieser schmutzigen Welt? Alhamdulillah. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass uns das richtige Verstehen gibt von all diesen Ereignissen, die um uns herum passieren. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Taib. Es ist noch eine Sache geblieben. Die siebente. Sollen wir das noch aufschreiben? Ja. Nummer sieben, schaut her. Nur noch das. Und dann können Sie inshallah ein Foto davon machen. Okay? Und es auswendig lernen. Und wenn dich jemand fragt, hast, was, warum machen Sie so viele Vorträge über Tauhid? Warum ist dieser Tauhid so wichtig? Was ist darin? Und dann kommst du und sagst, hör zu, ich erklär's dir jetzt. Ja, sei froh. Allah hat gewollt, dass wir uns jetzt treffen. Ja? Und dann könntest du eventuell selber sein, dass dieser Unwissende mit Allahs Erlaubnis, ja, beginnt nachzudenken, nachzuforschen, und dann wird er ein Muslim und er wird vielleicht ein guter Muslim. Inshallah wa ta'ala. Taib, die siebente Sache oder von Fadaili Tawhid. At-Tawhidu huwa al-Hikma min khalq al-Insi wal-Jinn. Okay? Der Tawhid ist die Weisheit. Wie schreibt man Weisheit mit Doppel-S? Mit einem S. Schaffen es? Mit einem S. Alles, alles, alles. Gut, dass du das gesagt hast. Alles, alles. Ist die Weisheit, wieso Allah die Menschen und Jinn erschaffen hat. Erschaffen hat. Wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen und die Jinn erschaffen, die Dämonen? Wegen Tauhid. Warum hat Allah mich und dich und alle Menschen erschaffen? Aus keinem anderen Grund außer Tauhid. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Dämonen und die Menschen aus keinem anderen Grund erschaffen, außer mich anzubeten, mich einzig und alleine anzubeten. Ja, Tauhid. Verstehst du das, Barakallahu fik? Ja? Hat Allah die Menschen erschaffen, dass sie, keine Ahnung, Kohle machen. Egal was. Denkt euch was aus, es gibt so viele Sachen, womit die Menschen sich heute beschäftigen und Politik. Allah subhanahu wa ta'ala vergessen. Nein, Politik ist ein Teil vom Islam. Ich meine, es gibt islamische Politik. Diese Politik. Egal was. Ja? All das, was dich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt und von Zikr und von Salah, ja? Und von Scharia und von Ibadah, all das gehört zu diesen Sachen, die wegen denen Allah dich nicht erschaffen hat, dass du deine ganzen Umur, dein ganzes Leben vergoldest mit diesem Blödsinn. Ja? Warum hat Allah die Menschen erschaffen und die Jinn? Damit sie ihn anbeten. Wegen Tauhid. Merkt euch das, Barakallahu fikum. Dann sagt Sheikh am Ende, فَمَا أُرْسِلَتِ الرُّسُلِ وَلَا أُنْزِلَتِ الْكُتُبِ وَلَا شُرِيَتِ الشَّرَائِعِ وَلَا أُوْجِدَ الْخَلْقُ إِلَّا لِيُوَحِدُ اللَّهَ وَيُعْبَدَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى دُونَ السِّوَعَ. Deswegen, die Propheten wurden nicht geschickt und die Bücher wurden nicht herabgesandt und die Gesetze wurden nicht offenbart und vorgeschrieben. Ja? Und die Geschöpfe wurden nicht erschaffen, außer dass sie Allah subhanahu wa ta'ala den Tauhid widmen, einzig und alleine. Dass Allah einzig und alleine angebetet wird. Wayu'bad duna siwa, und dass nur er angebetet wird, außer, ja? Und sonst niemand außer ihm. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wir haben es geschafft. Ja? Taib, die Reihenfolge in unserem Buch ist als nächstes La ilaha illallah. Also die Erkan und Shurut. Schauen wir mal, inshallah, ob wir das machen. Vielleicht denke ich, wir machen das. Ja? Was kommt Aslan als zweiter Punkt? Al-Imanu bi? Al-Malaika, barakallahu fikum. Wir sind fertig. Na okay, noch nicht. Wir werden noch La ilaha illallah ein bisschen. Nicht mich fotografieren. Wenn man mich auf dem Foto sieht, wird keiner kommen. Tay barakallahu fik. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Malesh ya doktor. Jetzt? Schau mal, ob du das wichtig ist. Ich habe das Gefühl, dass du das Gefühl hast.